jumping out the windows. The World Trade Tower has just collapsed. Dieser Tag hat die Welt verändert. An Allah, Hadi Assad im September. Osama bin Laden. Madrid, Donnerstag, 11. März 2004. Das Böse. Tonight, I can report to the American people all they said wanted, dead or alive. Geronimo, Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Leon de Winter. Teil 2. Virginia Beach, USA. 6. Februar 2011. Meine Herren, denkt doch mal nach. Zuerst muss er reden, da bin ich ganz eurer Meinung. Aber wenn es so abläuft, wie es aufgezogen worden ist, können wir die Situation im Haus nicht kontrollieren. Und es steht fest, dass unsere Chefs und die im Weißen Haus UBL zum Schweigen bringen wollen. Wir müssen also vorher eingreifen. Wir können nicht vorher eingreifen. Jerry, wie meinst du das? Was meinst du damit vorher eingreifen? Ja, wir müssen UBL vorher aus dem Haus rausholen. Wir klopfen an und nehmen ihn mit, klar, so ein starker Plan. Und wir... Ja. Während im Stadion der Cowboys in Arlington, Texas, die Green Bay Packers und die Pittsburgh Steelers um den Super Bowl 45 kämpften, feierte Vito bei sich zu Hause seinen Geburtstag. Er hatte mich eingeladen, zusammen mit 5 Kollegen vom ST6. Die Frauen saßen drin bei Fruchtsaft und Mineralwasser. Sie hatten ihren eigenen Großbildschirm. Ich war der Einzige ohne Frau. Gewärmt von 2 Grills, auf denen Burger brutzelten, saßen wir auf der Terrasse, tranken Bier und rauchten. Das Spiel hatte um 6:30 angefangen. Und nach der Halbzeitpause verlagerte sich die chaotische Unterhaltung auf UBI. Bis 12:30, als wir allesamt stockbesoffen waren. Irgendein Hinweis, in welchem Land das Haus steht? Wir haben jemanden, der Arabisch spricht, und wir haben jemanden, der Urdu spricht. Urdu? Das Haus steht also in Pakistan und in städtischer Umgebung. Wir trainieren auch Crowd Control. Vito, du als Teamführer bist eingeweiht. Wo? Komm, wir sind hier unter uns. Jungs, wir sollten jetzt aufhören. Wir haben zu viel gesoffen. Wir müssen was tun, Vito. Wir müssen ihn vorher von da wegbringen. Vito, in welcher Stadt wird unsere Operation stattfinden? Hat sie schon einen Namen? Neptune Spear. Neptune? Ist UBL auf einem Schiff an der Küste, Karachi? Das ist ein guter Ort zum Untertauchen, so eine Metropole. Noch dazu im Chaos von Pakistan. Und der Codename? Na, wenn ihr ihn habt und ihm in die Augen schaut, was sollt ihr durchgeben? Geronimo. Geronimo? Wie der Häuptling der Apachen? Genau der. Das Haus wird Tag und Nacht von der CIA überwacht. Niemand geht unbeobachtet rein oder raus. Gibt es einen Fluchttunnel unter dem Haus? Kein Tunnel. UBL hat schon in den 80er Jahren, als er gegen die Sowjets kämpfte, Tunnel gebaut. Ja, aber danach nicht mehr. Wir üben ohne Berücksichtigung eines Tunnels. Aber wenn es doch einen gibt, entwischt er uns. Wir haben Fotos von dem Anwesen gemacht, per Satellit, Drohne, Multispektral und was weiß ich noch alles. Konnten nichts finden, was nach einem Tunnel aussah. Es muss einen Tunnel geben. Wenn ich UBL wäre, hätte ich einen Tunnel graben lassen. Da muss ein Tunnel sein. Ich kenne ein paar dieser Tunnelgräber, Jerry auch. Die den Tunnel unter dem Haus gegraben hat. Du spinnst. Nein. Vom Tunnelbau in den 80er Jahren. Genau so. Mike und ich haben mit ihnen gearbeitet, als wir im Dezember 2001 in Tora Bora Jagd auf UBL machten. Sie sind vom Massoud-Clan. UBL und Massoud waren in den 80er Jahren noch keine Gegner. Ja, nee. Sie hatten einen und denselben Feind, die Kommunisten. Diese Männer von Massouds Clan halfen beim Bau der ersten Tunnel in den Bergen mit. Und Uncle Sam hat das finanziert. War das nicht dein Verein, Tom? Ja, leider. Warum sollten ausgerechnet diese Männer einen Fluchttunnel für das Haus von UBL graben? Wer sagt denn, dass sie wussten, für wen das Haus und der Tunnel bestimmt waren? Örtliche Bauarbeiter konnte UBL schlecht erneuern. Sie mussten von woanders kommen. Es gibt Millionen von Afghanen, die die Arbeit hätten machen können. Diese Männer von Massoud sind die besten Maulwürfe, die in Afghanistan zu finden sind. Ja. Die hatten bestimmt keine Ahnung, für wen sie bauten. Für einen Drogenboss, was weiß ich. Ja. Und danach sind sie zum Dank für ihre Arbeit um die Ecke gebracht worden. Damit hat UBL keine Probleme. Dann sind sie tot und sie können uns nicht erzählen, wo sie gewesen sind. Wo der Tunnel verläuft, wo der Ausgang ist. Ja, wir können checken, ob sie noch leben. Ja, wenn sie noch leben, waren sie nie weg. Aber Wenn Sie aus irgendeinem Grund bei einem Auftrag vor ein paar Jahren... wann ist das Haus gebaut worden? Oder darfst du das auch nicht sagen? Wieso? 2005. Na, Sir. Wenn die Tunnelgräber 2005 von einem Auftrag in Pakistan nicht zurückgekehrt sind, dann hat UBL sie umlegen lassen. Wenn es einen Tunnel gibt, sind sie tot. Hm. Wenn sie leben, gibt es keinen Tunnel. Du redest Blech. Ach ja? Also wenn dem so ist, warum? Haben die Analysten von der CIA das nicht berücksichtigt? Ja, weil sie nicht so denken. Weil sie diese Männer nicht persönlich gekannt haben. Können deine Analysten out of the box denken, Tom? Keine Ahnung. Du willst UBL also vor der Nase von CIA und Pentagon kidnappt? Ja. Kidnappt? Klingt schon cool. Ja, ein tolles Ding wäre das. Jetzt hört doch mal auf. Das können wir nicht geheim halten. Es kostet uns Kopf und Kragen. Das ist Verrat. Sie denken, dass es keinen Tunnel gibt. Also haben Sie keine Ahnung, ob UBL auch da ist oder nicht. Das stimmt doch, oder? Er hat recht, Vito. Ja, wir können es ja noch spaßiger machen. Wie noch spaßiger? Ja. 11. September 2010. Abbottabad, Pakistan. Wie sollte er sie töten? Mit bloßen Händen vermutlich, damit ja kein Blut auf den Fußboden tropfte. Er schloss die Türen. Die Garage war eingerichtet, wie eine Garage eingerichtet zu sein hatte. Werkzeug, Eimer, Ersatzteile für das Moped, alles, was es brauchte, um das Ganze authentisch aussehen zu lassen. Aber man konnte auch darin wohnen. Es gab Toilette und Waschmöglichkeit. Mit gesenktem Kopf stand das Mädchen so weit wie möglich von ihm entfernt. Er wollte schnellstens in die unterirdische Röhre mit seiner Kühlbox. Er hatte etwas zu feiern. Seine jüngste Braut wartete auf ihn und das Eis schmolz vielleicht schon. Der Ein- und Ausgang zu einem 300 Meter langen Tunnel, der zum Haupthaus führte, befand sich in dieser Garage. Die Türen der Garage waren aus Stahl, doch zur Straßenseite hin mit Holzbrettern verkleidet und mit einem gängigen Hängeschloss versehen. Aber unter einem drehbaren Deckel in einem der Bretter gab es ein Einbauschloss, das höchstens mit Sprengstoff zu knacken war. Im Haupthaus befand sich unter einer großen Lagerkiste auf Rädern eine Luke im Fußboden, die Zugang zu einer Holztreppe gab, die in den Tunnel hinunterführte. Aber wie konnte es sein, dass eure Leute diesen Tunnel nicht entdeckt haben? Der Tunnel folgte dem Verlauf der Abwasserrohre, aber 3 Meter tiefer, sodass er für die Infrarotkameras amerikanischer Aufklärungsflugzeuge und Satelliten unsichtbar war. Trotzdem unglaublich, dass diese Aktivitäten unentdeckt bleiben konnten. Sie fanden nachts statt. Für den Bau des Tunnels beauftragte UBL einen Trupp Afghanen, mit denen er vor 20 Jahren zusammengearbeitet hatte. Und die wurden dann auf der Heimreise liquidiert. In der Küche des Haupthauses angelangt, musste UBL nach dem mühsamen Gang durch den niedrigen Tunnel kurz verschnaufen. Er ließ sich auf einem dreibeinigen Hocker nieder. Vor etwa 2 Jahren hatte er eines der Beine festgeleimt, nachdem er es am oberen Ende ausgehöhlt hatte, um 3 Cyanidkapseln darin zu verstecken. Man könnte die Höhlung etwas vertiefen und den USB-Stick dort hineinschieben. Niemand sucht in den Beinen von etwas so Unscheinbarem nach einem Weltgeheimnis. Die Angst war vollkommen verflogen. Er war Herr und Meister seines Schicksals. Und dessen des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wenn es einen Tunnel gibt und man also jemanden aus dem Haus rausschmuggeln kann, dann kann man auch jemanden ins Haus reinschmuggeln. Wieso sollte man das tun? Ja, wen willst du reinschmuggeln? Rausschmuggeln, das verstehe ich. Aber warum sollte man jemanden reinschmuggeln? Ja, pass auf. Bin Laden. Bin Laden? Bin Laden? Who the fuck is Bin Laden? Oh Gott, ey. Also, ich hab so viel getrunken. Ja, aber Bin Laden ist Bin Laden. Ja. Bin Laden ist ein Doppelgänger. Ein unglaublich guter Doppelgänger. Gleiche Visage, gleiche Größe. Ein Straßenartist, macht sein Zeug am Strand unter den Bäumen von Goa. Bin Laden ist ein Künstler. Ja, es ist so. Es ist sein Künstlername. Der ist kein Araber, sondern Inder. Ja. Aber was willst du mit dem, Ed? Ich will ihn nach Pakistan bringen und gegen UBL austauschen. Die Operation wird einfach durchgezogen, ohne dass irgendwer Lunte riecht. Wir sehen UBL, schießen ihm 3-4 Mal in den Kopf und wir haben eine Leiche. Aber die Leiche ist das UBL-Imitat. Ja. Aber wie willst du erreichen, dass Benny Laden stillhält, bis die Operation losgeht? Und denkst du, dass UBLs Harem nichts davon merkt? Und wie willst du ihn nach Pakistan bringen? Ach ja, darüber müssen wir noch ein bisschen brainstormen, uns ein bisschen Zeit nehmen. Aber das hat was Brillantes. Jungs, gibt's zu. Okay. DNA. Wir sollen Röhrchen mit UBLs Blut füllen. Die Familien-DNA haben sie von einer seiner Schwestern. Da winden wir uns nie raus. Nimm das Blut seines Sohnes. Na, benutzt das als UBLs Blut. Ich stehe, Tom, ihr seid verrückt. Wir sind besoffen. Liebe dich, Tom. Wir nehmen ihn mit durch einen Tunnel. Kein Kill. Capture. Nur Capture. Der Präsident will ein Kill. Darauf trinke ich. Wir schießen ihn einfach über den Haufen. Der Präsident kriegt, was er will. Wir sind Soldaten. Good night. Yeah, tonight's gonna be a good night. I got a feeling. Keine Ahnung, wie ich nach dieser Sauferei zur Basis gekommen bin. 3 Tage später habe ich gekündigt. Kontakt zu den Jungs hatte ich erst wieder nach der Operation Neptune Spear. 1. Mai 2011, Abbottabad, Pakistan. Die Nacht war still gewesen. Doch plötzlich war da ein Geräusch. Wie von einer Explosion. Nicht weit vom Haus entfernt. Alles bebte. Er war jetzt hellwach. Und was er hörte, kam ihm ungewöhnlich und doch bekannt vor. Er wusste alles über amerikanische Flugzeuge aus den Filmen, die er sich heruntergeladen hatte. Das war ein Black Hawk. Träumte er? Jabbar und seine Mutter wohnten schon seit 10 Jahren im Dachgeschoss des leeren Hauses der reichen Familie Khan. Die Mutter hielt das große Haus sauber. Herr und Frau Khan lebten in London. Dieses Haus in Abbottabad behielten sie als pakistanische Sommerresidenz. Aber sie kamen nur selten her. Als er den Rollladen hochzog, hörte er, dass seine Mutter in ihrem Zimmer das Gleiche tat. Vom Dachgeschoss hatten sie freie Sicht auf das mysteriöse Haus mit den hohen Mauern. Für gewöhnlich verließ morgens ein rotes Auto mit Frauen und Kindern das Grundstück. Am Ende des Tages kehrte es zurück. Aber man sah nie jemanden draußen. Ein Geisterhaus, keine 200 Meter entfernt. Etwas Schwarzes schwebte jetzt über dem Flachdach. Es war tatsächlich ein Black Hawk. John? Wo gehst du hin? Draußen nachschauen, Mama. Das ist ein Hubschrauber, ganz in der Nähe. Ist das unheimlich, John? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Mama. Ich bin gleich wieder zurück. Der Strom ist ausgefallen. John! Es war stockfinster. Auch aus anderen Häusern waren Männer nach draußen gekommen. Alles Nachbarn. Sie versammelten sich am Anfang des ungepflasterten Wegs, der zu dem stillen Haus führte. Der Black Hawk stand reglos auf dem Feld neben dem Haus. Weiter hinten auf dem Weg, etwa 70 Meter von ihm entfernt, standen Männer in voller Kampfausrüstung an der Mauer. Er sah ihre Silhouetten, die Umrisse ihrer Waffen. Plötzlich wurden sie von einem grellen Licht geblendet. Wer seid ihr? Zeigt eure Papiere! Vielleicht sind die Leute Schmuggler, man hat sie ja nie zu Gesicht bekommen. Haben unsere Streitkräfte solche Hubschrauber? Es ist ein moderner Hubschrauber. Ein Black Hawk, Codename UH-60, hergestellt von der Sikorsky Aircraft Corporation in Connecticut, Amerika. Wohnst du nicht im Haus von Abdul Khan? Ja. Er ist der Sohn der Haushälterin, eine Christin. Damit war sein Wissen sofort außer Kraft gesetzt. Gewehrschüsse waren zu hören. Dann gab es hinter der Mauer einen Lichtblitz, der das Haus eine Sekunde lang der Nacht enthob. Danach einen mächtigen, tiefen Rums, der den Boden erzittern ließ. Er bewegte sich mit den Nachbarn zurück, 30, 40, 50 Meter, bis sie fast vor seinem Haus waren. Das grelle Licht ging aus. Ja, wie können wir wissen, dass das nicht unsere eigenen Leute sind? Noch mehr Gewehrschüsse. Eine zweite Explosion, aber kleiner, ohne Lichtblitz. Wir haben Cobra. Vom Typ Bell AH-1G, UE Cobra. Woher weißt du das, Jabbar? Internet, da steht alles. Also sind das keine pakistanischen Soldaten? Dem Jungen zufolge haben wir keine Hubschrauber von diesem Typ. Dann sind das Amerikaner. Ach, ich glaube, da drüben wohnen Drogenhändler. Ich gehe wieder ins Bett. Erneut Waffengeräusche, gedämpft, als kämen sie tief aus dem Innern des Hauses. Danach wurde es still. Es war eine schöne Nacht. Neumond, alles war schwarz. Nur die Smartphones der Zuschauer blitzten. Delta Force oder SEALs waren das da drüben. 200 Meter von ihm entfernt. Die besten Kämpfer der Welt. So nah, so fern. Er wusste jetzt, was seine Bestimmung war. Er wollte Amerikaner werden. Er wollte in einem Land leben, in dem er John heißen dürfte. Er wollte der US Army beitreten. Er musste Pakistan verlassen und irgendwie nach Amerika reinkommen. Das war sein Auftrag. Dafür war er geboren. Plötzlich, wie aus dem Nichts, ein anderes lautes Geräusch. Der Chinook brüllte wie ein Drache. Der CH-47, das zweimotorige Arbeitspferd der amerikanischen Land- und Luftstreitkräfte. Ein mächtiges Tier, das mit eingeschalteter Landebeleuchtung und roten, gelben und weißen Blinklichtern vom Himmel herabsank und die Erde erschütterte, Staubwolken aufwirbelte und Büsche und Bäume zum Ächzen brachte. Plötzlich bewegten sich auch die Rotoren des Black Hawk. Soldaten kamen aus dem Tor des Hauses, sie trugen Säcke und Taschen und etwas, das wie ein Bodybag aussah. Die Soldaten tauchten in die Laderäume des Chinook und des Black Hawk. Eine Explosion. Flammen schlugen hoch über die Mauer. Was hatten sie dort in die Luft gesprengt? Die Maschinen stiegen sofort auf, von den Flammen hinter der Mauer beleuchtet. Ihre Lichter gingen aus und es war kaum noch etwas von den Hubschraubern zu erkennen, als sie davondüsten, verschwanden, sich in der Nacht auflösten. Wer ging als Erster? 12. September 2011. Rawalpindi, Pakistan. Wer machte den ersten Schritt auf das Haus zu? Es war, als ob wir alle gleichzeitig losliefen. Aber an der Mauer blieben wir stehen. Die Flammen, die wir gesehen hatten, da brannte ein Hubschrauber, der quer auf der Mauer lag. Der abgestürzte Black Hawk. Im September 2011, also 4 Monate nach dem Ereignis, hatte ich Jabbar oder John, so sein christlicher Vorname, kennengelernt. Und ich konnte ihn über die Nacht befragen. Über all die kuriosen Details, die in der offiziellen Geschichte von der Operation Neptune Spear fehlten. Jabbar war den Schaulustigen ins Haus gefolgt. Hatte auf dem Fußboden des Nebenhauses einen Mann und eine Frau gesehen, die reglos in schwarzer Flüssigkeit badeten. Er wurde weitergeschubst. Hörte im Haupthaus Kinderstimmen, Frauenstimmen, Schreie, Weinen. Männer kamen heraus mit Wasserkrügen, Teppichen. Jabbar gelang es, nach drinnen zu schlüpfen. Und hast du zum ersten Mal gehört, wer da gewohnt hat? Ja, das war unglaublich. Osama bin Laden, direkt gegenüber. Stimmte das? Hatten sie ihn mitgenommen? Hatten sie ihn erschossen? Ich hörte Männer sagen, dass die Amerikaner ihn ermordet und die Leiche mitgenommen hätten. Ja, ihn. Ich bin mit den Männern mitgegangen in die Küche. Und dort hast du den Hocker gesehen? Ein einfacher Hocker. Ich habe ihn bei einem Bein genommen und bin zwischen all den Männern hindurch zum Ausgang gerannt. Was wolltest du mit dem Hocker? Verkaufen. Vielleicht damit neue Reifen für mein Fahrrad kaufen. Ich dachte noch nicht daran, das große Geld damit zu verdienen. Auf die Idee kam ich erst später. Washington, D.C., 1. Mai 2011. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, Frauen und Kinder verantwortlich ist. Um 11:45 in der Nacht des 1. Mai des Jahres 2011 begann er mit seiner Rede. Die Welt schaute zu. Für ihn der bis dahin größte Kick. Im Frühjahr 2011 war Präsident Obama in Militärkreisen keine sonderlich beliebte Figur. Wir wählten zwar nicht alle die Republikaner, in unseren Augen befassten sich eigentlich ohnehin nur Weicheier mit Politik. Aber wir fanden, der jetzige Präsident sei ein elitärer Universitätsprofessor, der kein Feeling für die Machtverhältnisse in der Welt habe. Und auch kein Feeling dafür, welche Opfer wir, die Kämpfer und ihre Familien, für das Land brachten. September 11, 2001. Am 11. September 2001. The American people came together. We offered our neighbors a hand. wir reichten unseren Nachbarn die Hand und wir spendeten die Verletzten unser Blut. Wir bekräftigten unseren Zusammenhalt und die Liebe zu unserer Gemeinschaft und zu unserem Land. An diesem Tag wurden wir, ungeachtet unserer Herkunft, Gottes, zu dem wir beteten, der Rasse oder Ethnie, der wir angehörten, zu einer amerikanischen Familie vereinten. Wir erfuhren bald, dass die Anschläge von 9/11 durch Al-Qaida verübt waren, einer Organisation, die unter der Führung von Osama bin Laden den Vereinigten Staaten öffentlich den Krieg erklärt hatte und festgeschlossen war in unserem Land, und dann das auch der unschuldige Bürger zu tun. Und so zogen wir in den Krieg mit Al-Qaida, um unsere Bürger, unsere Freunde und unsere Verbündeten zu schützen. And our allies. Ja, er hatte mit Drohnen hunderte von Schurken beseitigen lassen, vielleicht sogar tausende. Aber der Kopf der Schlange blieb von der Bildfläche verschwunden. Vor einem Jahr waren sie UBL auf die Spur gekommen. Er wollte nun den Eindruck vermitteln, dass er fortlaufend die Oberhoheit über die Nachforschung gehabt hatte. Das war zwar nicht der Fall, aber der Ruhm stand ihm zu. Schließlich und endlich hatte er grünes Licht gegeben. Und letzte Woche entschied ich endlich, dass unsere Erkenntnisse ausreichten, um konkrete Schritte zu unternehmen. Ich gab grünes Licht für eine Operation mit dem Ziel, den Laden festzunehmen und vor Gericht zu stellen. Wow! Zum Schluss gleich zweimal ich, ganz organisch. Ich entschied. Ich gab grünes Licht. Nun ein bisschen Action. Mut. Können. Today, heute at my direction, die Vereinigten Staaten unter meiner Leitung eine gezielte Operation gegen jenes Anwesen in Abbottabad, Pakistan. Ein kleines Team von Amerikanern führte die Operation mit außerordentlichem Mut und Können durch. No Americans wurde verletzt. They took care to avoid civilian casualties. Nach einem Schusswechsel, die Kämpfer von SD6 waren mit allem, was sie hatten finden können, auf dem Rückweg. Und wenn alles gut ging, würden sie die Files, mit denen der Schuft ihm gedroht hatte, den Spionagechefs auf die Schreibtische kippen. UBL musste erledigt werden, bevor er ihm persönlich gefährlich werden konnte. Aber das konnte er so nicht sagen. Wir müssen und wir werden wachsam bleiben, sowohl hier bei uns als auch im Ausland. Während wir das tun, müssen wir auch bekräftigen, dass die Vereinigten Staaten sich nicht im Krieg mit dem Islam befinden und auch nie befinden werden. Er hatte Sympathie für den Islam. Als Kind in Indonesien hatte er wie ein Muslim gebetet. Bin Laden war kein Führer der Muslimen. Er war ein Massenmörder von Muslimen. Tatsächlich hat Al-Qaida unzählige Muslime in vielen Ländern abgeschlachtet, auch hier in unserem Land. Das Ableben sollte von allen begrüßt werden, die an Frieden und Menschenwürde glauben. Jetzt irgendetwas Trostreiches für die Familien der Soldaten, die in den vergangenen Jahren gefallen waren. Sie waren umsonst gefallen. Er hatte nie an diese Kriege geglaubt und war davon überzeugt, dass die Konzepte der westlichen Demokratie in diesen Kulturen keinen Anklang fanden. Aber auch das konnte er nicht sagen. An Abenden wie diesem dürfen wir zu den Familien, die durch den Terror von Al-Qaida einen ihrer Lieben verloren haben, sagen, der Gerechtigkeit ist getan. Es war unglaublich, was die Männer von SD6 getan hatten. Das garantierte ihm die Wiederwahl. Die Republikaner konnten nicht behaupten, dass er ein Schwächling war. Er hatte UBL einfach umbringen lassen. Mehr oder weniger. Lassen Sie uns immer daran denken, dass wir diese Dinge nicht nur deswegen leisten können, weil wir reich und mächtig sind, sondern weil wir sind, wer wir sind, eine Nation, Gott befohlen, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle. May God bless you. May God bless the United States of America. Der Kreis hatte sich geschlossen. Er hatte sich definitiv seinen Platz in den Geschichtsbüchern erkoren. Apana. Ein schöner Name, finden Sie nicht, Mr. Tom? Wunderschön. Rawalpindi, 12. September 2011. Wie hast du sie kennengelernt? 2009 beim Pfingstgottesdienst. Sie saß unterhalb des Seitenfensters der Kirche und lauschte der Musik, die sie so schön fand. Meine Mutter und ich haben dann jeden Tag für sie gesorgt. Jeden Tag. Immer abends, weil es tagsüber zu gefährlich war. Und 14 Monate lang habe ich ihr täglich das Gesicht gewaschen. Wir haben in der Kirche eine Kollekte gemacht und konnten Prothesen für sie kaufen. Viel gesagt hat sie aber nie. Konntet ihr sie nicht bei euch aufnehmen? Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass sie zu uns kommt. Aber Mama hat Frau Kahn gefragt und die hat Nein gesagt. Ich wollte natürlich wissen, was passiert war. Warum sie keine Hände und keine Ohren hatte. Wenn ich davon anfing, lief sie weg. War manchmal tagelang verschwunden. Und dann, vor einem Jahr war das, das war der 11. September, da habe ich sie nirgendwo mehr gefunden. Und ich hoffte, dass sie jemand mitgenommen hätte. Jemand, der auch Mitleid mit ihr empfand. Aber dann war sie plötzlich wieder da. Das war eine Woche nach der Operation der Amerikaner. Bei dem Haus von Bin Laden war noch immer viel los. Ich bin da oft hin, hab mir angeguckt, was die Soldaten, die ganzen Journalisten und Touristen da so machten. Ich musste immer an den Hocker denken, wie ich ihn verkaufen könnte. Eine 500.000, das wäre natürlich der Wahnsinn. Dann würden wir das Land verlassen, nach Amerika gehen und... Und? Erzähl mir von Apana. Ja. Sie stand auf einmal da, ein paar hundert Meter von Bin Ladens Haus entfernt. Bei einer Garage, die Türen standen offen. Sie war sauber und gesund. Sie sah mich ganz ernst an. Ich dachte, ich träume. Apana? Shabar. Zwick mich mal in den Arm. Wie sollte sie dich zwicken, Shabar? Ja, ich hätte mich ohrfeigen können, das ist so blöd. Aber dann hat sie sich vorgebeugt und mich gebissen. Ganz sanft, ohne mir weh zu tun. Hier, im Oberarm. Ich wusste, dass du kommen würdest. Jabbar überzeugte seine Mutter davon, dass Apana nicht dort in der Garage bleiben konnte und die Familie Khan ja nicht zu erfahren brauchte, dass eine Bettlerin unter ihrem Dach wohnte. Und wer sollte sie auf der Straße wiedererkennen, wenn sie sauber war, gut gekleidet, Handschuhe über ihren Haken trug und ein Hijab ihre Ohren bedeckte? Was man von ihr sah, waren ihre schönen Augen und ihr schönes Gesicht. Abu Tabat, Sommer 2011. Seit 3 Monaten war sie jetzt bei ihnen zu Hause. Und obwohl sie keine Christin war und 5-mal am Tag auf dem kleinen Teppich in ihrem Zimmer betete, ging sie trotzdem sonntags mit ihnen zur Kirche. Sie kommt aus Afghanistan, hat hier keine Verwandten, also kann keiner was von ihr wollen. Sie ist doch diese Bettlerin, oder? Wir haben letztes Jahr Geld für ihre Prothesen gesammelt, nicht? Ja, Herr Pfarrer. Ich habe sie oft im Bazar gesehen. Also haben auch andere sie gesehen. Wenn diese Leute jetzt entdecken, dass sie hierher in die Kirche kommt, könnten sie uns übel mitspielen. Sie ist Muslima und in Pakistan herrscht die Scharia, Jabbar. Auf den Abfall vom islamischen Glauben steht die Todesstrafe. Die gesamte Kirchengemeinde haftet mit. Als Christen müssen wir das Kreuz tragen. Da hatte ihn der Pfarrer nur angelächelt und ihm übers Haar gestrichen, als ob er ein kleines Kind sei, das Erwachsener tut, als es ist. Du weißt, dass ich sie nicht zurückweisen werde. Kann ich wieder Hände bekommen? Hände wachsen nicht nach, Apana. Ich meine Roboterhände, wie in dem Film. Jabbar hatte ihr Terminator 1 und 2 gezeigt. In Amerika können sie das machen. Dann müssen wir nach Amerika. Das wäre schön. Ich möchte Klavier spielen. Ich möchte den ganzen Tag Bach spielen. Immerzu. Wenn du Roboterhände hast, wirst du die beste Bachspielerin der Welt. Vielleicht können sie dir auch Ohren machen. Das stelle ich mir nicht so schwierig vor. Die brauchen sich nicht zu bewegen. Aber Hände... Finger sind so kompliziert. Die Amerikaner haben Menschen auf den Mond gebracht. Dann können sie auch eine Hand nachmachen. Das denke ich auch. Wie kommen wir nach Amerika? Darum kümmere ich mich. Ich werde studieren, ich werde Arzt und dann werde ich reich und wir gehen nach Amerika. Nimmst du mich wirklich mit? Ohne dich gehe ich nicht weg. Ich lasse dich niemals allein. Ob sie wusste, dass er sie liebte? Warum bist du damals weggegangen, Apana? Wir haben für dich gesorgt. Und mit einem Mal warst du verschwunden. Ich habe dich lange gesucht. Plötzlich warst du wieder da. Was, wenn ich dich nicht gefunden hätte? Es tut mir leid. In der Garage, in der Apana gewohnt hatte, hatte er Wasservorräte gesehen. Sie hatte dort auf einer Matratze geschlafen, hatte Decken, eine Lampe und in einem Winkel sogar eine eigene Toilette. An den Wänden hingen alle möglichen Werkzeuge und ein klappriges Moped stand da und Autoreifen und Gartengeräte. Auch einen kleinen Kühlschrank gab es. Das war gar keine schlechte Behausung gewesen. Millionen armer Pakistaner wären froh über so einen sicheren Unterschlupf. Wer hat die ganze Zeit für dich gesorgt? Gab es eine andere Familie? Keine Familie. Eine Frau, die jetzt traurig ist, dass du weg bist. Warst du traurig? Ja. Es war keine Frau. Es war ein Mann. Ein Mann? Hat er dir wehgetan? Nein. Er glaubte ihr nicht. Sie konnte natürlich nicht darüber reden, nicht mit ihm. Vielleicht mit seiner Mutter. Müssen wir zur Polizei gehen? Nein, nicht. Er hat für mich gesorgt. Er hat mir Essen und Wasser gebracht. Und Seife. Und Zahnpasta und Handtücher. Richtig saubere. Warst du immer in der Garage? Ja. Aber wir sind auch nach draußen gegangen. Nachts, wenn alle schliefen. Dann sind wir mit dem Moped herumgefahren. Er hat Zigaretten geraucht. Und ich habe Süßigkeiten von ihm bekommen. Manchmal auch ein Eis. Er hat die ganze Zeit geraucht. Ununterbrochen und geredet. Die ganze Zeit hat er geredet. Er war immer böse. Auf dich? Nein. Nicht auf mich. Auf Amerika. Auf die Juden und die Ungläubigen. Auf den Präsidenten. Von Pakistan? Von Amerika. Wie heißt der Mann? Obama. Nein, ich meine dieser Mann. Er hat nicht gesagt, wie er heißt. Aber du wusstest doch wohl, wer er war, oder? Warum wollte sie nicht sagen, wie er hieß? Wie sah er aus? Ich habe ihn nur bei Nacht gesehen. Er hatte immer einen Schal um. Was für eine Stimme hatte er? Sanft. In welcher Sprache sprach er mit dir? Pashto. Nicht Arabisch? Nein. Hat er dir wehgetan? Es war sinnlos, diese Frage immer wieder zu stellen. Sie würde nie darauf antworten. Er hat für mich gesorgt. Nach dem 10. September voriges Jahr warst du plötzlich weg. Ich bin nicht von mir aus weggegangen. Er hat mich in dieser Nacht mitgenommen. Und warum ausgerechnet in dieser Nacht? Ich weiß es nicht. Er sei glücklich, sagte er. Worüber? Über den Präsidenten war er glücklich. Er sagte, dass er das Geheimnis des Präsidenten kennt. Welches Geheimnis? Das hat er nicht gesagt. Erzählst du mir auch die Wahrheit? Ein Mann, der dir vom Geheimnis des Präsidenten von Amerika erzählt? Ja. Das ist nicht wahr. Doch, so ist es gewesen. Und dann kam er plötzlich nicht mehr. Seit der Nacht kam er nicht mehr. Welcher Nacht? Was meinst du? In der Nacht, in der die amerikanischen Soldaten da waren. Ja. Danach blieb er weg. Sie war von diesem Mann versorgt worden. Es war eindeutig. Tatsächlich von diesem Mann. Aber wenn es stimmte, was sie sagte, würde ihre Geschichte nicht viel mehr wert sein als der Hocker? Er brauchte Beweise. Komm, wir gehen zur Garage. Mit dem Laptop würde er Fotos von dem Moped und den Sachen in der Garage machen. Er musste Gespräche mit Apana führen und diese für ein Filmskript verwenden. Oder erst für ein Buch? Die bemerkenswerte und wahre Geschichte von Apana, der Bettlerin. Tom, warum hattest du eigentlich im Februar 2011 den Dienst bei der CIA endgültig quittiert? Ach, einen Schreibtischjob hatte ich nie angestrebt. Nach der Reha und 16 Operationen war ich zwar einigermaßen wiederhergestellt, aber ich wusste, ich würde nie mehr einsatzfähig sein. Und nach den abgedrehten Fantastereien an Vitos Geburtstag über die Bin Laden-Entführung, da wurde mir endgültig klar, dass ich nie mehr eine nennenswerte Rolle spielen könnte. Doch, doch. Direkter Auslöser war aber die Nachricht gewesen, dass Vera ein Mädchen zur Welt gebracht hatte. Ein zweites Mädchen. Unser Mädchen wurde am 10. Februar 2003 geboren und starb am 23. Januar 2005. Ja, an den Folgen ihrer Verletzungen bei dem Bombenanschlag in Madrid, 11. März 2004. Ich weiß, Tom. Nach meiner Kündigung konnte ich sofort bei einem Security-Consulting-Unternehmen in London anfangen. Ich beriet Scheichs und Prinzen, die halb London aufgekauft hatten. Stellte nicht viel dar, die Arbeit, war aber außerordentlich gut bezahlt. Bis ich am 2. Mai die Rede von Obama im Fernsehen sah. Da beendete ich diesen Consulting-Zirkus. Ich hatte eine winzige Wohnung am Eccleston Square, sehr schick, mietete dazu ein kleines Büro in der Wilton Road und widmete mich ganz der Rekonstruktion von Aparnas Geschichte. Wen kannte ich, der mich unterstützen konnte? London, 7. Juli 2011. Du kannst bei den Frauen jetzt nicht mehr landen. Ich bin jetzt ein schönerer Omar Sharif, als der es je war. Die Zeiten sind für mich sowieso vorbei, Tommy. Ich werde heiraten. Oh. Sie will, dass ich meinen Schnauzbart abrasiere. Naja, vielleicht für die Hochzeit. Es klingt jetzt abgedroschen, aber ich hatte auch vor, dich in diesen Wochen anzurufen. Du bist mir nur zuvor gekommen. Auch MU hatte im Juni 2010 die CIA verlassen und machte in Katar das, was ich in London gemacht hatte. Seitdem hatte es nur noch ein paar Mails gegeben. Stimmt es, dass du den Laden verlassen hast? Stimmt. Haben sie sich wenigstens Mühe gegeben, dich umzustimmen? Mich haben sie einfach gehen lassen, aber die. Es lag an mir. Ich hab's versucht, aber es ging nicht mehr. Ich hatte genug. Sorry, Tom, sorry. Wieso sorry? Ach, ich hätte mich öfter bei dir melden sollen. Es war blöd, ich schäme mich dafür. Ich habe jetzt nur die üblichen lahmen Ausreden, dass ich viel um die Ohren hatte, dass ich mein Geschäft aufgebaut habe und dann habe ich Raisa kennengelernt und war plötzlich verlobt. Bei mir also alles in bester Ordnung. Und bei dir, wo du jetzt frei bist? Ich habe hier in London ein paar Consulting-Sachen gemacht, habe aber vor 2 Wochen damit aufgehört. Jetzt treibt mich etwas um, wofür ich deine Hilfe benötige. Ich bin morgen in London. Da könnten wir uns treffen, ja? Ich nehme an, dass es um etwas geht, was wir jetzt nicht am Telefon besprechen sollten. Ja, lieber unter 4 Augen. Raisa heißt sie? Sie ist bildschön. Kinderärztin. Und du? Eine Freundin? Nein, nichts Festes. Das klingt nicht schlecht. Claridge's, Brook Street, morgen, 4 Uhr. Abgemacht, Tom? Ein Zufall, dass später an diesem Tag Vito anrief. Nach Geronimo hatte ich ihm meine Glückwünsche gemeldet. Ich beneide dich, mein Freund. Das ist unglaublich, was ihr gemacht habt. Eine perfekte Operation. Kommt drauf an, wie man sieht. Mir schmeckt das Leben als freier Mann. Wieso benutzen Sie alle das Wort frei? Mein Leben hat ja nichts Freies. Ich bin jetzt selbstständig, Vito. Kannst mein Partner werden? Da sage ich nicht gleich nein. Genie und ich trennen uns nämlich. Oh, jetzt? Nach deinem großen Triumph? Nicht am Telefon, Tom. Ich fliege heute noch nach London, bin morgen Vormittag dort. Hast du Zeit? Wollen wir zusammen essen? Natürlich habe ich Zeit. Wo bist du untergebracht? Ein Freund hat in einem 5-Sterne-Hotel für mich gebucht. Bezahle ich nicht selbst. Claridge's. Doch kein Zufall. Wir können auch zu dritt zusammen essen. Mit Mohammed. Ja? Ich habe ihn gerade gesprochen. Oh, wir vielleicht gar nicht so schlecht. Er schuldet dir ja wohl was, oder? Nein, nichts. Na trotzdem. Setz du dich zu uns, Tom? London, 8. Juli 2011. Das Claridge's ist genau das, was man sich darunter vorstellt. Das British Empire. Das Weltreich, in dem die Sonne nie untergeht. Marmorböden in glänzendem Schwarz-Weiß, Säulen und Kronleuchter. Ein Hotel, in dem kein Gast nach dem Preis fragt. Ich konnte mir ein solches Hotel nicht leisten, wie du auch nicht. Aber MU hatte mit seinem neuen Job offenbar kräftig Reibach gemacht. Ich wurde von einem Pagen zu einem Penthouse geleitet. Ein Wohnzimmer, 3-mal so groß wie mein gesamtes One-Bedroom-Apartment. Mit 2 Sitzecken und einem Esstisch mit 8 Stühlen. Alles in gedeckten Farben, gediegen und nach den Maßgaben der transnationalen Elite geschmackvoll. Hey, Tommy. Wie schön. Magst du Whisky? Weißt du, was er gerade macht? Was machst du? Was denn? Ich schenke Whisky ein. Also eine Flasche, die $30,000 kostet. Dafür kann man sich ein Auto kaufen. Muss das denn wirklich sein, Emil? Ich habe einen Account ohne Limit. Wenn ich es nicht tue, denken Sie, ich bin unsicher. Jetzt wissen Sie, dass ich nehme, was ich kriegen kann. Wer sind denn Sie? Ich lebe in Katar, Tommy. Was denkst du? Auf ein gutes Gelingen. Gott sei es gelobt und gepriesen. Auf das Leben. Auf das Leben. Auf das Leben. Auf das Leben. Ein Schluck $500. Mhm. Na, möchtest du etwas über das Theater bei dir zu Hause loswerden, Vito? Ich habe was Dummes gemacht, einmal zu oft. Ginny ist dahinter gekommen und hat mir einen Laufpass gegeben. Und die Kinder? Alle bei ihrer Mutter. Das wird dich eine Stange Geld kosten. Ja, scheiße. Ich muss das Haus verscherbeln. Ich könnte dir einen Job anbieten. Grundgehalt 200.000, steuerfrei. Du lügst. Diese Suite kostet 5.000 Pfund pro Tag. Die da drüben haben keinen Begriff vom Wert des Geldes. Wenn sie dich haben wollen, gibt es kein Limit. Ich könnte Ginny leicht 5 Riesen pro Monat geben und hätte immer noch ein Vermögen für mich. Vorausgesetzt, du behältst für dich, was du tatsächlich verdienst. Das verlangt sie die Hälfte. Bist du interessiert? Ja. Tom? Mir geht es hier gut. Ich brauche nichts. Ich schon. War sie es wert, dieses eine Mal, das einmal zu viel war? In dem Moment schon. Naja, mal sehen, ob Ginny nicht doch wieder... 3 mal 500. Schön, dass ihr mich beide sprechen wolltet. Wegen ein und derselben Sache? Nein. Bestimmt nicht. Ich möchte jemanden wiederfinden und du hast in Afghanistan die besten Kontakte. Das Mädchen? Ja. Und du, Vito? Ich brauche Geld. Wie viel? 100.000. Himmel. Erpresst dich die Kleine? Hat sie Fotos von dir? Denkst du etwa, das würde mir den Schlaf rauben? Die könnten von mir aus auf Facebook erscheinen. Da würdet ihr noch Minderwertigkeitskomplexe kriegen. Wollen wir messen? Anna, ich bitte euch, jeder hat den Größen, okay? Okay. Vito, warum brauchst du so viel Geld? Ist es hier safe? Ich hab's jetzt nicht säubern lassen. Probleme, wenn Sie mithören? Nicht für mich. Na, für mich schon. Ich brauche absolute Geheimhaltung. Absolut. Wenn das, was ich dir zu erzählen habe, nach draußen dringt, kostet mich das Kopf und Kragen. Ungelogen. Sollen wir woanders hingehen? Nach unten ins Restaurant? Ach. Da ist viel los. Ich hätte auch Appetit auf was. Kein Jetlag? Bei dem, was mich gerade umtreibt, kriegt man keinen Jetlag. Adrenalin pur. Okay. Die Flasche kommt mit. Na gut. Das Restaurant war voll besetzt. 6 Wochen Wartezeit für Reservierung. Ist das nicht? Ja, doch. Das ist nichts wie weg hier. In der Lobby entstand Aufregung. Und Smartphones blitzten, als Elton John in Glitzeranzug und mit Gefolge hereinschritt. Das war zu viel für uns. London, Kensington. Am Tag darauf. Hi, Danny. Gut, dich zu sehen. Hallo, Aaron. Smart. Silbergraues Haar bis über den Kragen des Sakkos. Unrasiert, postmoderner Spitzbart, keine Krawatte. Das Klischee des erfolgreichen Linksintellektuellen. Aaron Gross, antizionistischer jüdischer Professor, spricht sich im London Review vehement gegen die Siedlungen aus und plädiert für eine Einstaatenlösung. Aus unerfindlichen Gründen stürmt er immer auf Danny zu, wenn sie irgendwo aufeinandertreffen. Als hätten sie im politischen Sinne dieselbe Blutgruppe. Ich hörte, dass du gerade aus Katar zurück bist. Wie war's? Du, Wahnsinn! Ich war wirklich beeindruckt. Ja, ja. Die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, die sind modern. Mhm. Alle hier bei uns ausgebildet worden. Privat sogar ein Gläschen Wein getrunken. Klar. Ja. Die Frauen ohne Kopftuch. Das war eine lehrreiche Woche für mich. Die sind alle open-minded, ja, die Menschen da. Absolut. Ich bin seit 5 Jahren regelmäßig dort. Ich gebe jedes Jahr ein 3-wöchiges Seminar an der Qatar University. Ach, keine Probleme als Jude? Nie. Wenn ich nach Tel Aviv fliege, ja, dann halten sie mich stundenlang fest, machen Terz um jedes Brotkrümelchen in meinem Koffer. Aber in Katar läuft alles glatt, alles sind zuvorkommend. Es geht dir doch auch so, wenn du nach Israel fliegst, oder? Ja, es gibt wirklich immer Theater. Aber ich bin höchstens einmal im Jahr dort. Das war eine glatte Lüge. Danny Davis, 40 Jahre alt, Mathematiker, Technikfreak, als IT-Consultant für eine britische Firma auf allen Kontinenten unterwegs. Deborahs Freundin hatte ein Kind bekommen und gab einen Babyshower. Die Party fand in einem schicken Haus in Kensington statt. Deborah und ihre Freundin sind Dozentinnen am King's College. Danny wollte jede Stunde nutzen, in der er mit Deb zusammen sein konnte, und begleitete sie. Er war schon etwas angesäuselt, hatte zu schnell von dem köstlichen Weißwein getrunken. Goldwater, ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Hi, Danny. Hi. Bist du ein Fan von Elton John? Ja. Aarons Frau Charlotte stammt aus einem steinreichen angelsächsischen Geschlecht. An ihren Fingern stecken Ringe, die man eigentlich nur unter bewaffnetem Geleitschutz tragen kann. Kein Problem für sie, links und reich zu sein. Sie spenden viel, sagt Deborah. Sieh mal, Elton John und ich bin ihm im Claridge's begegnet. Wow. Sie war eingeladen, nicht Charlotte? Als bedürfe es einer Rechtfertigung, wo sie doch das ganze Hotel kaufen könnte. Auf dem Display war sie tatsächlich neben der kleinen Gestalt des großen Barden zu sehen. Sie blond, schlank, einen guten Kopf größer als er. Elton Johns Anzug glitzernd im Licht. Du bist Sir Elton da einfach über den Weg gelaufen. Ich kam gerade aus dem Restaurant. Nee. Aber man isst dort fantastisch. Ja, ja. Und fantastisch teuer. 6 Wochen Wartezeit für eine Reservierung. Und stell dir vor, als wir gingen, kam gerade Elton John in die Lobby. Ich habe ihn gefragt, ob ich ein Foto von ihm machen dürfte. Und er sagte, wenn du auch mit drauf bist. Oh, ein unheimlich sympathischer Mensch, wirklich. Sieh doch. Wow. Schickst du mir das Foto aufs Handy, Charlotte? Ich lasse es einrahmen. Aber gerne, natürlich, sofort. Danny war auf der Stelle nüchtern, als er das Foto auf seinem Handy genauer betrachtete. Gleich eine Textnachricht nach Israel, das Foto angehängt. Er wusste nicht, was es zu bedeuten hatte, aber auf dem Foto war Mohammed Hashimi zu sehen. Danny hatte in Katar für Hashimi einen Auftrag ausgeführt. Und er wusste, dass Tel Aviv an ihm interessiert war. Eine Minute später rief Roy von der israelischen Botschaft zurück. Kannst du mir sagen, mit wem Mohammed Hashimi da zusammen ist? Interessante Truppe. Der eine ist ein ehemaliger Special Ops CIA, der andere aktives Mitglied von ST6 und Unit Leader beim Bin Laden Raid. Oh. Mohammed Hashimi kenne ich aus Katar, hab 5 Tage in seinem Büro gearbeitet und hab einmal ein Glas Wein mit ihm getrunken. Der hat seine Chefin ins Trockene gebracht. Demnächst heiratet er eine Frau, die dem herrschenden Clan angehört. Vielleicht sollen die beiden für ihn arbeiten. Wenn er mir ein gutes Angebot macht, tue ich das auch. Ich schließe mich an. Besten Dank jedenfalls für das Foto. Ich gebe das weiter. Abbottabad, Pakistan, Juli 2011. Ein Foto von Apana vor der Garage. Die grünen Türen waren jetzt verriegelt. Mit dicken Parkerschrauben. Es waren mindestens 60. Wer hatte das gemacht? Die pakistanische Armee? Hatten sie die Garage bereits entdeckt? Wie kam der Mann zu dir herein? Durch diese grüne Tür? Er kam aus dem Fußboden. Da war eine Klappe. Ein Autoreifen lag obendrauf. Ich glaube, er wohnte unter der Garage. Niemand wohnt unter einer Garage. Dieser Mann wohnte irgendwo anders. Der Sheikh. Er wollte, dass ich ihn der Sheikh nenne. Sagte er einen Namen dazu? Sheikh Ahmed? Nein, einfach nur der Sheikh. Der Sheikh, das war doch... Spielt das eine Rolle? Er hat für mich gesorgt. Er war ein schlechter Mensch, der wollte alle ermorden. Ich war geborgen. Zum ersten Mal, seit damals. Wann damals? Als mir die Taliban-Männer die Hände abhackten, und die Ohren abschnitten. Warum haben sie das getan? Wegen der Musik. Ich habe Musik gehört und gespielt. Und dann? Sie gaben mich Männern, die mir weh taten. Die gaben mich an einen anderen Mann. Der tat mir auch weh. Aber er ließ mich gehen, weil ich stank, wie er sagte. Ich wurde zur Frau, verstehst du? Wo ist deine Familie? Als mein Vater tot war, haben die Amerikaner für mich gesorgt. Ein Mann, der Tom heißt. Er hat mir die Musik vorgespielt. Was ist mit dieser Musik? Allah spricht durch diese Musik. Sie sah sich um. Da war niemand. Niemand, der sie sehen konnte. Dann presste sie ihre Lippen auf die seinen. Ganz kurz. Ganz schnell. So sanft. So wunderbar. Und rannte schnell weg, zurück nach Hause. Er folgte ihr. Hin und wieder berührten sich ihre Arme. Er hatte keine Angst mehr, dass andere es womöglich sahen. Auf einmal war alles anders. Erzählst du mir noch von dem Geheimnis? Das war geheim? Der Sheikh sagte einmal, er weiß jetzt, dass ich es weiß. Und er weiß auch, dass ich weiß, dass er es weiß. So spricht ein Dämon. In Rätseln. Was war das für ein Geheimnis? Wenn wir das Geheimnis kennen, dann könnten sie es an die Amerikaner verkaufen. An Hollywood. Oder an die Regierung. Er hatte das Geheimnis irgendwo versteckt. Wo denn? Niemand wird es finden, weil niemand dort suchen wird, sagte er immer. In der Garage? Dann hatten sie es schon entdeckt. Diese Schrauben sollten es verborgen halten. Da war ein Tunnel. Ein niedriger Tunnel. Der Sheikh hatte immer Probleme mit seinem Rücken, wenn er zu mir kam. Er musste sich immer erst davon erholen. Das pakistanische Militär hatte den Tunnel entdeckt. Deshalb war die Garagentür zugeschraubt worden. Das war alles unglaublich. Wenn er das aufschreiben würde. Aber wer würde ihm glauben? Er musste das Geheimnis finden. Er musste überall suchen. In der Garage. Im Haus des Sheikhs. Geronimo. Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Leon de Winter. Übersetzung aus dem Niederländischen Hanni Ehlers. Teil 2. Mit Tom Johnson, Silvester Groth, Ruth Fiorentino, Barbara Nüsse, Jubiel, Matthias Buntschuh, Jabba, Sebastian Ozendowski, Apana, Birte Schnöink, Vitu Jafrida, Peter Kurt, Mohamed Hashimi, Michael Rotschopf, Danny Davis, Max von Pufendorf und Stefan Bismayer, Martin Engler, Gerhard Gabers, Konstantin Graudus, Julian Greis, Pascal Odüs, Mirko Kreibig, Anne Moll, Semen Rühak, Ibrahima Sanogo, Stefan Schad, Angelika Thomas, Oda Thormeyer, Jürgen Uther, Michael Wittenborn. Komposition Andreas Bick. Trompete Paul Brody, Rubab Markus Schlafke, Bansuri Tilman Denhardt. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee, Sabine Kaufmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz Lisa Krumme. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2018.